Die Klassentheorie von Karl Marx von Wahl Buchenberg. Karl Marx unterschied die gesellschaftlichen Klassen nicht wie ein Meinungsforscher, sondern wie ein Biologe, der seine aus der Analyse gewonnenen Unterscheidungskriterien auf Lebewesen und Pflanzen anwendet, ohne fragen zu wollen, ob ihnen die Zugehörigkeit zu einer Spezies passt oder nicht. 1. Die Klassenteilung unserer Gesellschaft. Die Eigentümer von bloßer Arbeitskraft, die Eigentümer von Kapital und die Grundeigentümer, deren jeweilige Einkommensquellen Arbeitslohn, Profit und Grundrente sind, also Lohnarbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer, bilden die drei großen Klassen der modernen, auf der kapitalistischen Produktionsweise beruhenden Gesellschaft. In England ist unstreitig die moderne Gesellschaft in ihrer ökonomischen Gliederung am weitesten, klassischsten entwickelt. Dennoch tritt diese Klassengliederung selbst hier nicht rein hervor. Mittel- und Übergangsstufen vertuschen auch hier, obgleich auf dem Lande unvergleichlich weniger als in den Städten, überall die Grenzbestimmungen. Indes ist dies für unsere Betrachtung gleichgültig. Die Kriterien, nach denen Marx die gesellschaftlichen Klassen einteilt, sind nichts weiter als ihre jeweiligen Eigentumsverhältnisse und die daraus abgeleiteten Einkommensquellen. Nach dieser rein ökonomischen Bestimmung gehören zunächst alle zur Lohnarbeiterklasse, die keine Existenzmittel, Produktionsmittel besitzen, außer ihrer Arbeitskraft und daher von ihrer Arbeit leben müssen. Es sind Menschen, die nur so lange leben, als sie Arbeit finden, und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt. Dieser letzte Punkt, dass die Arbeit der Lohnarbeiter das Kapital vermehrt, ist wichtig und soll gleich noch erläutert werden. Denn in Deutschland, 1998, sind derzeit rund 90% der Bevölkerung Lohnabhängige. Nicht alle gehören damit schon zur Arbeiterklasse, weil nicht alle von ihnen Kapital vermehren. Arbeiterklasse, Proletariat oder Lohnarbeiter sind dabei nur unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache. Proletarier kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Besitzloser. Marx sprach vor allem in seinen ökonomischen Schriften von der Klasse der freien Arbeiter, der Klasse der Lohnarbeiter oder der Lohnarbeiterklasse. Wer gehört nicht zur Lohnarbeiterklasse? Die selbstarbeitenden Eigentümer. Diese müssen zwar von ihrer Arbeit leben, besitzen aber ihre Produktionsmittel. Das ist die traditionelle Mittelschicht auf dem Land, der kleine Bauer, in der Stadt der kleine Handwerker oder Krämer, der Arzt mit eigener Praxis, der Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei und sonstige Freiberufler. Zu dieser Klasse der selbstarbeitenden Produktionsmittelbesitzer gehören in Deutschland 1998 noch rund 7% der Erwerbsbevölkerung. Vor 1900 stellten sie die Mehrheit. Es sind keine Kapitalisten, weil sie als Produktionsmittelbesitzer selbst arbeiten müssen und nicht von den Früchten fremder Arbeit leben können. Nach Marx sind zersplitterte Produktionsmittel, die den Produzenten selbst als Beschäftigungs- und Subsistenzmittel dienen, ohne sich durch Einverleibung fremder Arbeit zu verwerten, kein Kapital. Selbst wenn dieser selbstarbeitende Eigentümer außer der eigenen Arbeit noch in geringerem Umfang fremde Arbeit ausbeutet, ist er noch kein Kapitalist, sondern nur ein Mittelding zwischen Kapitalist und Arbeiter, ein kleiner Meister. Diese Arbeitssituation mit eigenen Produktionsmitteln schafft einerseits Gemeinsamkeiten mit den Lohnarbeitern bis hin zu Scheinselbstständigkeit, andererseits schafft sie fließende Übergänge vom Kleinbürger bis zum Kapitalisten. Ein Kleinbürger mit einigen Lohnarbeitern kann vielleicht ein Viertelkapitalist oder ein Dreiviertelkapitalist sein, je nachdem, wie viel Früchte fremder Arbeit er sich neben seiner eigenen Tätigkeit noch aneignet. Durch neue Technologien und in neuen Branchen, wie zum Beispiel der Computerbranche, können solche selbstarbeitenden Produktionsmittelbesitzer immer wieder neu entstehen. Einige von ihnen schaffen es, zum erfolgreichen Kapitalisten aufzusteigen, wie ein Bill Gates. Andere werden proletarisiert. Sie verlieren ihr Betriebseigentum und werden in Lohnarbeiter verwandelt. Die Bedientenklasse. Wer keine eigenen Produktionsmittel besitzt, muss vom Verkauf seiner Arbeitskraft leben. Aber nicht alle diese Lohnarbeiter gehören zur Lohnarbeiterklasse. Marx trennte davon die Bedientenklasse, die direkten Lohnarbeiter der müßigen Kapitalisten ab. Diese Bediensteten sind der von dem Mehrprodukt lebende Teil der dienenden Klasse, der nicht von Kapital, sondern von Revenu lebt. Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dieser dienenden und der arbeitenden Klasse. Dieser wesentliche Unterschied kommt aus der Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit, die allein vom Standpunkt des Kapitals aus getroffen wird. Produktiv ist die Vergrößerung des kapitalistischen Reichtums, unproduktiv ist der Verzehr des kapitalistischen Reichtums. In Übereinstimmung mit Adam Smith schrieb Marx: Nur die Arbeit, die Kapital produziert, ist produktive Arbeit. Damit ist auch absolut festgesetzt, was unproduktive Arbeit ist. Es ist Arbeit, die sich nicht gegen Kapital, sondern unmittelbar gegen Revenue, privater Konsumfonds der Kapitalisten oder Grundbesitzer, austauscht. Ein Schauspieler zum Beispiel, selbst ein Clown, ist hiernach ein produktiver Arbeiter, wenn er im Dienst eines Kapitalisten arbeitet, dem er mehr Arbeit zurückgibt, als er in der Form des Lohns von ihm erhält, während ein Flickenschneider, der zu dem Kapitalisten ins Haus kommt und ihm seine Hosen flickt, ein unproduktiver Arbeiter ist. Die Arbeit des Ersteren tauscht sich gegen Kapital aus, die des Zweiten gegen Revenue. Die Erstere schafft Mehrwert, in der Zweiten verzehrt sich eine Revenue. Zu dieser unproduktiven Dienstleistungsklasse gehören das gesamte Hauspersonal der Reichen, ihre Geliebten und alle anderen, die aus den Privatschatullen Revenue der Kapitalisten und Grundbesitzer leben und nur dazu da sind, den Reichen das Leben angenehm zu machen. Gemeinsam mit allen Lohnarbeitern haben diese unproduktiven Dienstleister, dass sie von eigener Arbeit leben müssen. Aber ihren Lohn zahlen die Kapitalisten nicht als Vorschuss aus ihrem Kapital, um von ihnen ein vergrößertes Produkt und daraus ein vermehrtes Kapital zu erhalten. Die Kapitalisten und Grundbesitzer bezahlen diese Dienstleister aus ihrem privaten Konsumptionsfonds für private Bedienung. Daher haben diese Bediensteten gemeinsame Interessen mit ihren Herren. Je reicher ihr Herr, desto mehr fällt auch für den Bedienten ab. Sie erhalten für ihre Dienste einen Teil der Luxusausgabe der Kapitalisten. Diese Arbeiter selbst sind insgesamt Luxusartikel. Als Luxusartikel werden diese Arbeiter mit Beseitigung des Kapitals verschwinden. Zur Zeit von Marx war die Bedientenklasse in England 1861 zahlenmäßig größer als die produktive Arbeiterklasse. Heute macht ihr Anteil an der Erwerbsbevölkerung in Deutschland nur noch rund 5% aus, weil der private Luxus der Reichen nicht mehr wie früher in jedem Haushalt in Form von Bediensteten vorrätig gehalten wird, sondern zunehmend als Ware bzw. Dienstleistung gekauft wird. Beim Schönheitschirurg, im Luxusrestaurant, beim privaten Flugdienst, im Luxushotel und so weiter. Die Staatsdiener. Zu dieser unproduktiven, aber lohnabhängigen Bedientenklasse zählt Marx auch alle Staatsdiener. Ausgenommen die produktiven Arbeiter im Staatsdienst bei der Bahn, der Post und so weiter. Im ersten Band des Kapitals rechnete Karl Marx Regierung, Pfaffen, Juristen, Militär und so weiter ausdrücklich aus der Lohnarbeiterklasse heraus. Zu Marx' Zeiten wurden die Staatsdiener noch fast vollständig durch Besteuerung der Reichen bezahlt. Dass heute die Lohnarbeiter die Staatsmacht durch Lohn- und Verbrauchssteuern mitfinanzieren, ist nur ein doppeltes Ärgernis und bewirkt keineswegs, dass Legislative und Exekutive, dass Parlamentarier, Richter, Polizisten oder Professoren auf Seiten der Lohnarbeiter stehen. Die Erhaltung und der Ausbau des Staatsapparates fügt der direkten ökonomischen Ausbeutung eine zweite Ausbeutung des Volkes hinzu. Dabei werden die Gebildeten der Massen gern in die unteren Stellen der Hierarchie aufgenommen. Je mehr eine herrschende Klasse fähig ist, die bedeutendsten Männer der beherrschten Klasse in sich aufzunehmen, desto solider und gefährlicher ist ihre Herrschaft. Willy Brandt kam darum zu dem Schluss, dass der Berufsverboterlass sein größter politischer Fehler war. Die höheren Stellen des Staates sind in der Regel den Kapitalistenkindern und ihrer Klientel vorbehalten. So ergänzt die herrschende Klasse in der Form von Staatsgehalten, was sie nicht in der Form von Profiten, Zinsen, Renten und Honoraren einstecken kann. Sie muss dann ihre Bediensteten wie ein Ministerpräsident Biedenkopf nicht aus eigener Tasche zahlen, sondern kann dafür in den Steuersäckel greifen. Die gesamte Beamtenschaft ist in sich ein Hindernis für die Emanzipation der Gesellschaft. Ihre hoheitlichen, bevormundenden Funktionen werden ganz verschwinden. Funktionen, die für die Gesellschaft nützlich sind, werden von behördlicher Bevormundung befreit, das heißt unter die direkte Kontrolle des Volkes gestellt werden. Marx nahm an, dass die lohnabhängige Bedientenklasse einschließlich der Staatsdiener im Kapitalismus anwächst. Endlich erlaubt die außerordentlich erhöhte Produktivkraft in den Sphären der großen Industrie, begleitet, wie sie ist, von intensiv und extensiv gesteigerter Ausbeutung der Arbeitskraft in allen übrigen Produktionssphären, einen stets größeren Teil der Arbeiterklasse unproduktiv zu verwenden. In Deutschland machen die Beamten heute 7% der Erwerbsbevölkerung aus. Die selbstständigen Dienstleister. Neben die lohnabhängigen Dienstleister treten selbstständige Dienstleister, die statistisch bei den selbstarbeitenden Eigentümern erfasst werden. Alle nicht direkt in der Reproduktion mit oder ohne Arbeit figurierenden Gesellschaftsmitglieder können ihren Anteil am jährlichen Warenprodukt, also ihre Konsumptionsmittel, nur beziehen aus den Händen der Klassen, denen das Produkt in erster Hand zufällt. Produktiven Arbeitern, industriellen Kapitalisten und Grundbesitzern. Insofern sind ihre Revenuen in der Tat abgeleitet von Arbeitslohn der produktiven Arbeiter, Profit und Bodenrente und erscheinen daher jenen Originalrevenuen gegenüber als abgeleitete. Andererseits jedoch beziehen die Empfänger dieser in diesem Sinn abgeleiteten Revenuen dieselben vermittelst ihrer gesellschaftlichen Funktion als König, Pfaffe, Professor, Hure, Kriegsknecht etc. und können also diese ihre Funktionen als die Originalquellen ihrer Revenue betrachten. Die unproduktiven Dienstleister teilen sich also in Lohnabhängige, die ihren Lohn oder Gehalt aus kapitalistischer Revenue bzw. fremdem Arbeitslohn oder aus Steuergeldern beziehen und in Selbstständige, die ihre Honorare aus kapitalistischer Revenue erhalten. Die ganze Klasse der sogenannten Dienste vom Schuhputzer bis zum König fällt in diese Kategorie. Es hängt daher auch nicht von dem Verhältnis überhaupt, sondern von der natürlichen, besonderen Qualität der Dienstleistung ab, ob der Soldempfangende Taglohn erhält oder Honorar oder eine Ziviliste die Privatschatulle des Monarchen. Und ob er vornehmer oder geringer erscheint als der den Dienst Zahlende. Mit wachsendem Reichtum kann also dieser Teil der Dienstleistungsklasse ebenfalls wachsen, indem sich um das Kapital eine Masse Parasitenkörper anlegen, die unter einem oder dem anderen Titel so viel von der Gesamtproduktion an sich ziehen. Diese Luxusdienstleistungen, die heute aus kapitalistischer Revenue oder aus Steuern bezahlt werden, werden mit diesen Einkommensquellen verschwinden. Das Lumpenproletariat. Nicht zur Arbeiterklasse rechnete Marx außerdem das Lumpenproletariat, das nicht arbeiten kann oder nicht arbeiten will. Der Spitzbube, Gauner, Bettler, der Unbeschäftigte, der Verhungernde, der elende und verbrecherische Arbeitsmensch, die alle auf Kosten der arbeitenden Nation leben. Als Anhaltspunkt für die heutige Größe dieses Lumpenproletariats kann man die erwachsenen Tatverdächtigen im Jahr 2000 für Raub- und Einbruchsdiebstahl, der illegalen Eigentumsübertragung in Handarbeit von rund 55.000 nehmen, plus die Zahl der erwachsenen Tatverdächtigen für Betrug, der illegalen Eigentumsübertragung in Kopfarbeit von rund 240.000. Das macht für das Lumpenproletariat einen Anteil an der deutschen Erwerbsbevölkerung von rund 1%. Die Lohnarbeiterklasse und ihre Unterteilungen. Karl Marx sah im Wesentlichen nur zwei Unterteilungen der Lohnarbeiterklasse. Hinsichtlich der Qualifikation betonte Marx die Scheidung der Arbeiter in Geschickte und Ungeschickte, soll heißen Qualifizierte und Unqualifizierte. In Deutschland haben derzeit von allen Erwerbstätigen rund 25% keinen Berufsabschluss, niedrig qualifizierte Arbeitskraft, 63% einen Berufsabschluss, normal qualifizierte Arbeitskraft, 12% einen Hochschulabschluss, höher qualifizierte Arbeitskraft. Entsprechend der Marx'schen Werttheorie schafft höher qualifizierte Arbeit auch höheren Wert und damit größeren Mehrwert. Andererseits sind die Ausbildungs- und Reproduktionskosten dieser Arbeitskraft höher, sie muss also auch mit höherem Lohn bezahlt werden. Lohnunterschiede müssen daher in der Regel auf Qualifikationsunterschiede zurückgeführt werden. Andere Unterschiede, zum Beispiel in der Höhe des Arbeitslohns, beruhen großenteils auf dem schon im Eingang zu Buch 1, Seite 19 erwähnten Unterschied zwischen einfacher und komplizierter Arbeit und berühren, obgleich sie das Los der Arbeiter in verschiedenen Produktionssphären sehr verungleichen, keineswegs den Exploitationsgrad der Arbeit in diesen verschiedenen Sphären. Wird zum Beispiel die Arbeit eines Goldschmieds teurer bezahlt als die eines Taglöhners, so stellt die Mehrarbeit des Goldschmieds auch größeren Mehrwert her als die des Tagelöhners. Auch den Begriff Arbeiteraristokratie, in den später viel hineingeheimst wurde, bezog Marx nur auf beste Bezahlung, weil beste Qualifikation, der bestbezahlte Teil der Arbeiterklasse, ihre Aristokratie. Es hat nichts mit der Marx'schen Klassenanalyse zu tun, wenn der Begriff Arbeiteraristokratie polemisch mit bestimmten Tätigkeiten, zum Beispiel Gewerkschaftsfunktionen, verbunden wird. In der Marx'schen Unterscheidung von höher und niedriger qualifizierter Arbeit verschwinden auch alle Unterschiede von Kopf- und Handarbeit. Meist ist Kopfarbeit qualifiziertere Arbeit. Wie jedoch die Werkzeugmaschinen die Dequalifizierung der Großzahl der geschickten Handwerker brachten, so erzwingen heute Computer die Dequalifizierung der Großzahl der Kopfarbeiter. Ein Kopflohnarbeiter kann einerseits für das Kapital ein fertiges Produkt erstellen, zum Beispiel einen ausgebildeten Schülerkopf an einer Privatschule. Steht es frei, ein Beispiel außerhalb der Sphäre der materiellen Produktion zu wählen, so ist ein Lehrer produktiver Arbeiter, wenn er nicht nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich selbst abarbeitet zur Bereicherung des Unternehmers. Dass letzterer sein Kapital in einer Leerfabrik angelegt hat, statt in einer Wurstfabrik, ändert nichts an dem Verhältnis. Andererseits kann Kopfarbeit als notwendige Teilarbeit in die kombinierte Arbeit des produktiven Gesamtarbeiters eines Unternehmens oder der ganzen Gesellschaft eingehen. Wie im Natursystem Kopf und Hand zusammengehören, vereint der Arbeitsprozess Kopfarbeit und Handarbeit. Das Produkt verwandelt sich überhaupt aus dem unmittelbaren Produkt des individuellen Produzenten in ein gesellschaftliches, in das gemeinsame Produkt eines Gesamtarbeiters, das heißt eines kombinierten Arbeitspersonals, dessen Glieder der Handhabung des Arbeitsgegenstandes näher oder ferner stehen. Um produktiv zu arbeiten, ist es nun nicht mehr nötig, selbst Hand anzulegen. Es genügt, Organ des Gesamtarbeiters zu sein, irgendeine seiner Unterfunktionen zu vollziehen. Gesamtarbeiter ist der umfassendste Begriff der modernen Lohnarbeiterklasse. Indem die Lohnarbeit auf immer mehr Gesellschaftsmitglieder verteilt wurde, verschwand auch das traditionelle Arbeitermilieu, dem allein unsere Linken hinterher trauern. Selbstverständlich sind für Marx zum Beispiel Ingenieure nur höher qualifizierte Lohnarbeiter. So befindet sich bei jeder größeren Fabrik ein den eigentlichen Fabrikarbeitern aggregiertes Personal, Ingenieur, Schreiner, Mechaniker, Schlosser und so weiter. Ihr Lohn bildet Teil des variablen Kapitals und der Wert der Arbeit verteilt sich auf das Produkt. Es ist charakteristisch für die Absicht des statischen Betrugs, wenn die englische Fabrikgesetzgebung die zuletzt im Text erwähnten Arbeiter ausdrücklich als Nicht-Fabrikarbeiter von ihrem Wirkungskreis ausschließt. Daneben gibt es natürlich den Kopfarbeiter weiter als selbstständigen, individuell arbeitenden Gewerbetreibenden. Ferguson sagt bereits, und das Denken selbst kann in diesem Zeitalter der Arbeitsteilung zu einem besonderen Gewerbe werden. Solche selbstständigen Kopfarbeiter gehören als selbstarbeitende Eigentümer nicht zur Arbeiterklasse. Je nachdem, ob ein Arbeiter also direkt Mehrwert produziert oder geschaffenen Mehrwert realisieren hilft, unterschied Marx die Produktionsarbeiter von den kommerziellen Arbeitern oder Zirkulationsarbeitern. Falls ein Produktionsunternehmen einen kommerziellen Arbeiter als Einkäufer, Buchhalter oder Verkäufer beschäftigt, so trägt dieser zur Vergrößerung des Profits bei, nicht indem er direkt Mehrwert schafft, aber indem er die Kosten der Realisierung des Mehrwerts vermindern hilft. Soweit diese kommerziellen Arbeiter in Handel, Banken und Versicherungen beschäftigt sind, sind ihre Lohnkosten für das merkantile Kapital eine produktive Anlage. Also ist auch die kommerzielle Arbeit, die es kauft, für es unmittelbar produktiv. Allzu oft wurde diese Zirkulationsarbeit im Widerspruch zur Marx'schen Theorie als unproduktiv bezeichnet. Auch das gelehrsame historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus spricht von der unproduktiven kommerziellen Arbeit. Die Unterscheidung von Produktions- und Zirkulationsarbeitern spielt nur insofern eine ökonomische Rolle, weil die relative Zahl der Zirkulationsarbeiter mit Entwicklung des Kapitalismus tendenziell abnimmt. Das industrielle Kapital verhält sich nicht in derselben Weise zu seinen kommerziellen wie zu seinen produktiven Lohnarbeitern. Je mehr von diesen letzteren bei sonst gleichbleibenden Umständen angewandt werden, umso massenhafter die Produktion, umso größer der Mehrwert oder Profit. Umgekehrt dagegen bei seinen kommerziellen Arbeitern. Mit der Beseitigung der Warenproduktion fallen mit der Zirkulationsarbeit auch die Zirkulationsarbeiter ganz weg. Eine Nebenrolle spielt diese Unterscheidung von Produktionsarbeiter und Zirkulationsarbeiter, insofern diese Unterscheidung mit dem Unterschied von höher und niedriger qualifizierten Arbeiten zusammenfällt. Vor allem in Großunternehmen sind die Zirkulationsarbeiter als Einkäufer, Buchhalter, Verkäufer etc. wie die Bankangestellten meist höher qualifizierte Arbeiter. Der eigentlich kaufmännische Arbeiter, der Angestellte, gehört zu der besser bezahlten Klasse von Lohnarbeitern, zu denen, deren Arbeit geschickte Arbeit ist, die über der Durchschnittsarbeit steht. Indes hat der Lohn die Tendenz zu fallen, selbst im Verhältnis zur Durchschnittsarbeit, im Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise. Teils durch Teilung der Arbeit innerhalb des Kontors, zweitens, weil die Vorbildung, Handels- und Sprachkenntnisse usw. so mit dem Fortschritt der Wissenschaft und Volksbildung immer rascher, leichter, allgemeiner, billiger reproduziert werden. Die Verallgemeinerung des Volksunterrichts erlaubt, diese Sorte aus Klassen zu rekrutieren, die früher davon ausgeschlossen, an schlechtere Lebensweise gewöhnt waren. Dazu vermehrt sie den Zudrang und damit die Konkurrenz. Mit einigen Ausnahmen entwertet sich daher im Fortgang der kapitalistischen Produktion die Arbeitskraft dieser Leute. Ihr Lohn sinkt, während ihre Arbeitsfähigkeit zunimmt. Fazit: Nach den Kriterien der Klassenanalyse von Karl Marx ergibt sich also ungefähr folgende soziale Zusammensetzung der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft. Lohnarbeiterklasse 77%. Selbst arbeitende Eigentümer mit den selbstständigen Luxusdienstleistern 7%. Lohnabhängige Bedientenklasse mit Beamten 12%. Kapitalistenklasse und Grundbesitzer 3%. Lumpenproletariat 1%. Unsere Gesellschaft kann sich nur von kapitalistischer Fremdbestimmung und Ausbeutung befreien und die Gesellschaftsmitglieder können nur selbstbestimmt leben und arbeiten, wenn die Lohnarbeit abgeschafft wird. Die Lohnarbeit wird abgeschafft, indem die Arbeiterklasse die ganze Gesellschaft umfasst.